Kundgabe 940. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.6.1939. Glaubensstärke. Gottes Hilfe. Verlassen wähnet sich das Erdenkind, wenn Tage der Not und Sorge über es hereinbrechen. Und es will nicht den Segen solcher Prüfungen erkennen. Es fällt ihm schwer, in seiner Verlassenheit sich nach oben zu wenden, weil es nicht vollgläubig vertraut. Und es kann ihm doch nicht geholfen werden, bis es im tiefsten Herzen spürt, dass nur einer helfen kann. Und diesen einen um Hilfe anzugehen, das einzige Mittel ist zur Beendung seines Leides. Und wieder muss es gesagt werden, dass sonach der Mensch selbst es in der Hand hat, sein Leid zu lindern, dass er sich selbst erst zu tiefster Gläubigkeit hindurchringen muss und es ihm dann ein leichtes ist, alles Leid von sich abzuwenden oder es schnellstens überwinden zu können. Lasset euch daher gesagt sein, ihr werdet noch viel erdulden müssen und könnt nur all euer Leid gläubig dem Herrn übergeben. Ihr werdet dann aber auch sichtlich die Hilfe Gottes erkennen und es wird euer Leben ein leichtes sein. In diese Erkenntnis versuche zu gelangen und setzet es euch zum Ziel, den Glauben zu jener Stärke zu bringen, die erforderlich ist, um allem Schweren Trotz bieten zu können. Und ihr werdet mit Leichtigkeit überwinden, was euch sonst unüberwindlich erscheint. Und so geh an dein Tagewerk und bedenke Folgendes. Es stehen dir zahlreiche Hilfskräfte zur Seite und geben dir Rat in allen Dingen. Es ist geistige Kraft dir zugänglich, so du nur nach dieser verlangst. Es liegt nur an deinem Willen, diese anzufordern, und sie wird dir rückhaltlos übermittelt werden. Also ist auch das Zagen in weltlichen Sorgen nicht nötig, denn der Vater im Himmel gibt unbeschränkt, was seine Kinder von ihm begehren. Und die Unterstützung der hilfswilligen geistigen Freunde kann auch angefordert werden und ist dir sicher, solange du in williger Hingabe nur dem Herrn zu dienen bereit bist und die Kraft dazu dir erbittest. Denn es ist das Seelenheil der Menschheit das Wichtigste. Alles, was nun im Dienst des Herrn steht und für ihn tätig ist, braucht nicht zu fürchten den Rückgang körperlicher Leistungsfähigkeit. Denn ihm stehen unerschöpfliche Hilfsquellen zur Verfügung und es bedarf, wahrlich, nur des tiefen, ungezweifelten Glaubens. Und darum erbitte diesen aus tiefstem Herzen. Denn so du die Schwäche des Glaubens überwunden hast, regelt sich alles andere von selbst. Amen.